von den Priestern. Als Leichname gedachten sie zu leben. Schwarz schlugen sie ihren Leichnam aus. Auch aus ihren Reden rieche ich noch die üble Würze von Totenkammern. Nietzsche.